Kids Zone Sprüche. Her mit euren Sprüchen. Schade, dass man nur einmal im Jahr Geburtstag hat. Schade? Na zum Glück, denn öfter könnte man es ja gar nicht ertragen, dass all deine Freundinnen auf einen Schlag hier einfallen. Da kann ja kein Hühnerstall mithalten. Neidisch daher, weil deine Jungs nie die Zähne auseinanderkriegen? Mädchen sind eben wortgewandter. Deswegen kommen ja auch die besten Sprüche von Hörerinnen. Wie zum Beispiel der von Jessie Vetter aus Gundelfingen. Ruffy und Co., das ist klar. Sie sind einfach wunderbar. Jedermann verstaunt sie dann, schaltet sofort den Fernseher an. Und Ruffy ist natürlich bereit und grinst uns an zu jeder Zeit. Okay, der Spruch ist gut. Aber der von Alexander Keil auch. Und vor allem gruselig. Liegt ein Auge auf dem Tresen, ist ein Zombie da gewesen. Somit ist die Jungsquote erfüllt. Jetzt geht's weiter mit der geballten Girls Power. Das ist der Spruch von Jennifer Obtebeck aus Mülheim. Pokémon-Kämpfe hauen voll rein. Wie Yugi möchte fast jeder sein. Son Goku, der ist immer stark. Bei einem Kampf mit Ruffy brauchst du einen Sarg. Detektiv Conan löst jeden Fall. Wer gegen Mochi kämpft, der hat einen Knall. Sally und Simon sind immer toll. Von ihnen hat man nie die Nase voll. Die Kitzung, die ist immer hip. Wenn es geht, machen alle mit. Ich habe vorhin eine Kitzung gestohlen. Die hatte mir ein Freund empfohlen. Deshalb muss ich Tschüss jetzt sagen, denn die Kitzung, die wollen alle haben. Fällt dir bei den Sprüchen was auf, Schwesterherz? Na logo, meine anspruchsvolle Anmoderation vom letzten Mal wirkt sich voll aus. So viele tolle gedichtete Sprüche hatten wir noch nie. Auch Viola Brandl aus Arnstein hat sich ins Zeug gelegt. Pokémon, Conan, Ranma, sie alle sind der Hammer. Shinchan ist seines Lebens froh und zeigt seinen Knackipo. Yu-Gi-Oh! Ist super stark, weshalb ich es so gerne mag. Wedding Peach tut voll belämmert, Sailor Moon ist zauberhämmert. Captain Tsubasa schießt jedes Tor. Wasser Elementar sieht aus wie pures Chlor. In der Kitzone sind sie alle drin, deshalb ist sie der Hit schlechthin. Wenn du dann von deinem hohen Ross heruntergestiegen bist, merkst du es vielleicht. Unsere Leser kennen die Anime-Szene in- und auswendig. Und sie sind ihrer Lieblingsserie treu. Die seppen nicht dauernd bei den ganzen Soaps rum, so wie du. Nimm dir mal ein Beispiel an Carmen Flug aus Hilden. Ash, der reist von Ort zu Ort, mit der MSN fährt er an Bord. Misty, die hat rote Haare, Rocco findet viele Paare. Ash zieht von Land zu Land mit Pikachu in der Hand. Svenja Stube aus Ulmen bringt es auf den Punkt. Die Kidzone-Show ist cool. Die Kidzone-Show macht alle Kinder ganz schön froh und auch den bösen Mo. Naja, Mädchen müssen ja auch mal recht haben. Ihr habt auch einen super Spruch drauf? Dann ruft uns an. Immer am Mittwoch zwischen 13 und 17 Uhr. Macht mit! Jetzt wählt die 0911 28 72 280, weil wir freuen uns auf eure Sprüche.